was mir gerade sieben heiß eingefallen ist, dass ich den Wein unten nicht fotografiert habe. Ach, für die tolle Wein-Documentation-App? Ja. Das ist natürlich ein schwerer Fehler. Ja, der war halt auch nicht gut, aber... Es war ein leckerer Wein, aber es war halt kein Pinot Noir. Stand zwar drauf, aber dafür hat er ein bisschen wenig. Naja, das Ding ist, ich bin, das, man kann günstige Weine trinken, man kann leckere Weine trinken. Beides in einem Wein vereint ist äußerst selten, sagen wir es mal so. Wir haben uns heute für die günstigere Variante entschieden. Jetzt aber nicht. Doch. Ja, doch. Doch, schon auch. Weil wir ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben, als wir wollten. Aber dazu kommen wir später. In der Stadt oder jetzt im Hotel? Jetzt im das ist eigentlich kein Hotel, das ist mehr so ein Gästehaus. Wir haben Cape Town verlassen. Heute sehr spontan. Das ist ja so halb spontan. Naja, es fing damit an, dass wir das zwar geplant hatten, aber eigentlich einen Tag zu früh sind. Richtig? Richtig, weil wir es beide verpeilt haben. So, also wir haben es beide gerade so mit Daten und so gar nicht. Also das zog sich ja irgendwie schon seit der ganzen Urlaubsplanung durch. Irgendwie, dass Daten irgendwie nicht korrekt notiert wurden oder auf 5 Kalendern, dann wäre es irgendwie anders und das geht halt jetzt so weiter. Ja, damit fing es an. Und ging dann darüber weiter, dass Kommunikation nicht so lief, wie du dir das gerne erhoffst, manchmal. Leute antworten halt nicht immer dann, wenn man es gerne hätte. Was auch okay ist eigentlich. Stört einen halt dann. Ja. Also du warst tiefenentspannt, was ja auch gut ist. Ja. Und ich meinte, wir können die Wohnung zurückgeben in 1,5 Stunden. Haben uns dann dafür entschieden. Ja. Dann bin ich ruckzuck aus meiner tiefen Entspanntheit erwacht. Hab den ganzen Kram zusammengerafft, irgendwie beim nochmal duschen gegangen und nur dann ist so die Zeit halt auch irgendwie schnell rum. Ja. Zumal man dann ja auch in eine fremde Wohnung jetzt schon irgendwie so ein bisschen manierlich verlassen möchte. Also ich zumindest möchte das. Definitiv. Und ein bisschen aufgerollt, ein bisschen Kistchen gerichtet und Müll runtergebracht und solche Sachen halt. Und da ist die Zeit halt wirklich schnell rum. Und zumal ich aufgrund der in der Wohnung vorherrschenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen hatte ich Wäsche, die ich gewaschen hatte, irgendwie auf Bügeln quer über die ganze Wohnung verteilt, weil sonst eine Trocknung in 2 Tagen nicht zu gewährleisten war. Und die musste ich dann halt alle wieder einsammeln. Entschuldige, wenn ich gerade nicht so der richtige Gesprächspartner bin. Ja. Ich muss hier mal kurz was regeln. Ja, ich weiß, du hast wichtige Männerarbeit zu machen. Ja. Du musst Feuer machen. Also wenn ich das mal anmerken darf, den Grillanzünder beherrschst du, das Holz noch nicht so ganz. Ach, danke, Schatz. Bitte. Sehr liebenswürdig. Ist in Ordnung. Guck dir dieses wunderschöne Feuer an. Das ist der Grillanzünder. Ich mach schnell ein Foto. Zum Wohl. Zum Wohl. Mehr. Wirklich viel mehr gibt es unsere Abreise nicht zu sagen, denke ich. Doch. Man kann schon mehr sagen, weil wir wurden wieder von unserem Kapstadt-Empfangskomitee ja, das abgeholt. Und das war wirklich schön, weil wir dann Ja, uns spontan hingesetzt und haben noch ein bisschen geschwätzt und dann haben wir spontan beschlossen, dass wir zum Civic Center mit dem Auto gefahren werden und vorher dringend noch ein Bierchen trinken gehen müssen. Ja, das war sehr schön. Dann auch nochmal so unsere Beobachtung, die wir von der Stadt mitgenommen haben, nochmal gegen die gematcht werden von jemandem, der 8 Jahre da wohnt, der da wohnt. Ja. Und nochmal so ein bisschen Realitätsabgleich bekommen haben. Ja. Ging mir jedenfalls so. Ja, fand ich total super. War auch ein klasse, interessantes, entspannendes und spannendes Gespräch. Ja. So, einfach zum Grundthema, wie sich so ein Europäer in Kapstadt denn so fühlt. Mhm. Und womit der dann auch zu kämpfen hat, ob es jetzt irgendwie im Urlaub ist oder als jemand, der dann sich entschieden hat, dort zu leben. Ja. Ja, es laufen einfach viele Dinge anders und entweder kommt man damit zurecht oder eben nicht. Ja. Wie ging es dir denn so? Mir ging es gut dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte irgendwie arge Bedenken, weil vor dem Urlaub irgendwie ganz viele Leute haben gesagt, ja, muss vorsichtig sein und dass der Portemonnaie mich mitnehmen und nicht mehr nachts im Dunkeln und eigentlich musste ständig damit rechnen, angegriffen, ausgeraubt, vergewaltigt und getötet zu werden. So, und mit den Gefühlen Kapstadt zu landen ist nicht so doll. Mhm. So, ich meine, ich würde jetzt auch nicht unbedingt als Frau alleine nachts durch Kapstadt laufen. Würde ich aber in Frankfurt auch nicht. Also zumindest nicht durch gewisse Gegenden. Und das ist hier halt genauso. Also ich glaube, ich bin jetzt im Laufe der 2 Wochen dann doch etwas gelassener geworden. Und klar hat man hier ein anderes Augenmerk auf die Sicherheit. Wesentlich anders. Ja. Na, also damit angefangen, dass man nicht einfach mal die Jacke im Auto lässt. Macht man hier einfach nicht. Aber ich glaube, das sind auch solche Dinge, die geben einem so Vorsichtsmaßnahmen, die haben irgendwann in den Fleisch und Blut übergehen und wie man sich gewöhnt und dann ist es halt Normalität. Ja. Ja, für klar, es gibt diese Sachen, die man hier nicht macht, es gibt diese Sachen, die man dort nicht macht, ja, also bei uns nicht macht. Letztendlich vom Bild in den 2 Wochen, was ich mitgenommen habe, ist es doch äußerst relaxed. So, also Leute sind freundlich, es steht überall diese Einparker, Hilfs-Security. Klar bewegen wir uns zu der Zeit nicht in wirklichen Trennvierteln, ja? Mhm. Aber würden wir uns auch in Frankfurt nicht? Nee. Nicht wirklich. Also nicht ohne Bewaffnung. Ja? Also ich glaube, ganz klar abhängig ist davon, wo und wie du dich bewegst. Und wir haben uns zum Beispiel auch mal Tageszeitungen gekauft. Mhm. Und da war zum Beispiel ein Bericht drin von einem Mann in unserem Alter, der halt irgendwie sich nach Feierabend und auf sein Fahrrad geschwungen hat und wollte irgendeine Mountainbike-Route fahren, die gelbe Route. Dann hat er ein Schild verpasst, war leider plötzlich in der Gegend, wo er nicht sein wollte. Und wurde dann just von 3 Männern mit Waffen überfallen und die haben ihm alles abgenommen. Was die 3 Männer nicht gerafft haben, ist, dass er eine Helmkamera hatte, die ganze Zeit mitlief. Gut, das war dann blöd für die, weil die dann tags drauf geschnappt wurden. Aber es zeigt halt irgendwie sehr, sehr deutlich, dass hier auch irgendwie so ein bisschen Parallelwelt herrscht. Es gibt auf der einen Seite die europäisch angehauchten Viertel, sage ich mal, wo man sich wirklich ganz normal bewegen kann, wie wir es auch zu Hause tun würden. Ja. Aber kommst du von diesem Pfad ab, ist die Welt halt eine andere. Ist sehr schnell eine andere Welt da. Mhm. Also diesen Bruch zwischen 2 Welten haben wir in vielen Punkten erlebt. Mhm. Und es ist halt echt nur manchmal so ein Straßenviertel irgendwie. Ja. Dazwischen. Ja. Das stimmt, ja. Also in der Zeitung stand, der ist 400 Meter vom Weg abgekommen. Ich meine, was sind denn 400 Meter? Ja. Aber über die Straße sozusagen. Ja. Mhm. Und was ich an diesem Zeitungsartikel interessant fand, war, dass die den Übeltäter als Foto abgebildet haben, ganz groß. Mehrfach. Also kennt man bei uns nicht. Ja, richtig, so. Mehrfach und mit Porträtaufnahme und dann nochmal als Gesamtbild mit seiner Pistole, die er in der Hand hielt. Und die anderen Täter waren zumindest als Schatten mit Messer etc. Zu sehen. Ja. Das war schon ziemlich spannend. Also kann man über Persönlichkeitsrecht diskutieren, aber ich finde ich eigentlich richtig. So. Ja, also hilft vielleicht mehr als jede Geldstrafe oder sowas. Mhm. Das ist ein bisschen das öffentliche Prangerprinzip. Was? Weiß ich nicht. Also, was auch klar rüberkam, ist, dass das die Leute, die den Mountainbiker überfallen haben, offensichtlich so arme Leute waren, dass sie nicht wussten, was der Helmkamera ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dann dieses Prinzip der Abschreckung durch Veröffentlichung greift. Ja, gut. Einzelfall nicht, ja. Tendenziell finde ich das nicht schlecht, sowas auch in Zeitung auf der Titelseite zeigen zu können. Also geht ja de facto in Deutschland nicht, ja, per Persönlichkeitsrecht. Finde ich jetzt einfach gar nicht mal schlecht. Möchtest du dich über mein Feuerchen beschweren? Nein. Soll ich die Klarappe zumachen? Ich mach mal die Balkontür auf. Eigentlich ist es total schön, mein Feuerchen. Geht das denn? Ich mach das. Ich liebe geht das. Diese Art von Dingen. Jetzt vielleicht hier ein bisschen aufmacht, dann zieht es da vielleicht rein. Na, es zieht nur raus. Du musst es zumachen und unten nur die Belüftungsschlitze auf. Ja, aber gut auf. Ja, dann mach mal zu. Manchmal muss man dem Feuer auch einfach ein bisschen Zeit geben. Sagte die Makrele. Haben wir die Zeit noch oder? Ja, ja, reitest du da vorhin? Nein, nein, nachdem ich jetzt zur Räuchermakrele geworden bin, halte ich mich sehr lange. Gut. Ja, wir waren eigentlich stehen geblieben bei dem. Nein, ich habe dich unterbrochen. Unsere Verabschiedung. Genau, unsere Verabschiedung. Du darfst mich gerne unterbrechen, wenn es Hand und Fuß hat. Hey. Dann waren wir mit unserer sehr netten Verabschiedung hingeblieben. Wollen wir noch ein Bierchen trinken? Leute, ist endlich dein Savannah Try. Von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es brauchte, aber ja. Wie schmeckt's dir? Naja, es ist so ein Cider-Dingsbums halt. Ja, als hessisch geprägter Mensch, ne, ist so ein Cider, so ein Apfelperlwein, jetzt natürlich für mich eher so Mädchenkram. Mhm. Ja, also weil entweder trinkt man Apfelwein oder man trinkt halt Cider. Das ist aber was anderes. Aber dafür war es halt ganz lecker. Das war wirklich ganz lecker. Ja, ich meine, wenn man bedenkt, dass wir das, ich weiß nicht, mittags um 12 zu uns genommen haben, war es auch okay, dass es ein bisschen leichter war. Ja. Fand ich. Ja. Möchtest du nochmal mein schönes Feuerchen bestaunen, was ich gemacht habe? Ja, nachdem ich dir gesagt habe, dass du die Tür zumachen sollst, läuft es jetzt natürlich besser. Naja, die Vorarbeit ist es, ne? Oh. Sonst würde das nie so schön brennen. 2 Pfund Grillanzünder, meine Güte. Okay. Bevor wir jetzt anfangen, uns zu zerfleischen, Erzähle ich jetzt einfach mal kurz. Soll ich da mal erzählen, was dann passiert ist? Ja, oder mach mal. Oder möchtest du noch auf diese Verabschiedung eingehen? Nein, mach mal, erzähl mal. Wir sind dann zum Civic Center gebracht worden, das auch sehr nett war. Wir nochmal die Stadt von der Straßenseite her gesehen haben, die nicht so schnell zu durchqueren war. Also mit dem Citybus geht schneller. Ja. Definitiv. Ja. Aber nicht so gemütlich und nicht so eine nette Unterhaltung dabei. Ja. Sind dann in den Bus A01 gestiegen und zum Flughafen gefahren. Um uns am Flughafen direkt ein Autochen zu mieten. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen strange an, weil es gibt auch Autovermietungen in der Stadt. Also man hätte jetzt nicht zwingend zum Flughafen fahren müssen. Der Vorteil am Flughafen ist, man hat alle Autovermietungen auf einen Punkt. Und was wir auch sehr gut genutzt haben. Richtig, wir sind nämlich in die Arzt rein und haben da ein Auto gemietet. Beziehungsweise du. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich passe auf das Gepäck auf. Ja. Ich habe dann einfach mal ein Auto gemietet. Das kleinste, das es gibt? Nö. Nö, ging noch kleiner. Ja. Halt so ein Zwift, ja, passt ja auch gerade. Und über den Preis kann ich noch nicht allzu viel sagen. Also Grundpreis ist so, wie wir ihn gesehen haben, kommt halt noch aller Scheiß dazu. Grundpreis das so, liegt so bei 3.000 Rand. 3.200. Bezahlt habe ich jetzt 6.400, also das Doppelte kommt nochmal an irgendwas anderem drauf, das hat er mir auch lang und breit erklärt. Ich muss auch sagen, ich habe die große Versicherung genommen, wo sich der Eigenanteil halt auf 3.000 Euro beschränkt, war es mir wert. Ja. So, anstatt ein paar 1.000. Ja. Aber es gibt ja nochmal so eine Art Kaution zurück, wenn man das Auto abgibt. Ne? Es gibt die Kaution ist drin, sie gibt zurück und ich habe jetzt das kleine Rechenpaket genommen. Das heißt, die gehen von 200 Kilometern am Tag aus. Aha. Wenn wir die Route machen, wie wir sie uns vorstellen, haben wir ein bisschen mehr. Aha. Wird dann nochmal gegengerechnet. Gut, ich bin jetzt irgendwie von 6,4 ausgegangen, die wir gezahlt haben. Und wenn die bezahlt sind, ist auch okay für den Zeitraum. Ja. Weißt du? Ist dann halt so. Handgesten kann man so schlecht sehen im Podcast, aber gut. War ein schöner Tag. Wir haben stressfrei ein Auto bekommen. Ja. Wir haben es da bekommen und so bekommen, wie du es wolltest, was dich beruhigt. Ja gut, ein zweiter Aspekt der Überlegung, warum wir das am Flughafen holen, war, dass wir gesagt haben, naja gut, wir sind jetzt nicht unbedingt so auf den Linksverkehr geeicht. Ja. Und also im Kapstadt-Zentrum mit dem, ja, ich lerne jetzt mal, mich an den Linksverkehr gut zu gewöhnen, anzufangen, ist vielleicht ein bisschen stressiger, als es vom Flughafen aus zu tun, der einfach ein bisschen außerhalb liegt. Ja, darauf natürlich auch getrimmt ist. Also, du wirst immer vom Flughafen in Linksverkehr wie so eine leichte Lernkurve gebracht. Du fährst erst auf einer Straße, das wären dann irgendwann zwei Straßen. Die geht in eine Kurve über, dann kommst du auf so eine Zufahrtsstraße. Das ist alles so ein bisschen, ja, wir lernen jetzt mal links fahren. So. Ich muss gestehen, ich hatte auch so ein bisschen Bedenken davor. Ich bin schon links gefahren, aber es ist sehr lange her und in anderen Situationen. Es ist einfach was anderes, man macht sich mehr Kopf, wenn man mit seiner Frau unterwegs ist und ja, ein bisschen älter ist und so. Das ist anders als früher. Und ja, mache ich und Vollgas. So, ja? Ja. Also. Verstehst du? Versteht. Ja. Ja. Ja, gut, ich war früher auch anders. Ne? Und da ist man mit einem 1er Golf Diesel ohne funktionierende Heizung im Winter nach Kassel gefahren. Kein Problem. Ja, da gab es ja auch guten Techno. Ja, 10 Grad minus, nimmt man sich halt ein Deckchen mit. Aus Plüsch? Nein. Oder war das damals noch der Wickelrock? Nee, also es war schon mehr Kleidung angesagt, weil es war echt 10 Grad minus. Es war unschön. Ja. Okay. Ja, insofern hatte ich, es klingt jetzt so, als würden wir es nur wegen dir machen. Der Vorschlag vom Flughafen fahren war gar nicht schlecht. Wenn wir das Auto auch am Flughafen zurückbringen, ist nochmal irgendwie 200 Euro pro günstiger. Die können wir wieder in Kilometer verfahren. Weißt du, alles gut. Ja. So. Außerdem wären wir noch eventuell woanders hingefahren erstmal. Ja. Ich habe nämlich noch von meiner Familie den Auftrag, meine Großtante in Somerset West zu besuchen, weil ich da eine Flasche Rum hinbringen muss. Was mich ein bisschen irritierte, ist, dass unsere Verabschiedung, als du den Namen Somerset West sagtest, sehr schmunzeln und lachen musste. Hat er mir nichts dazu gesagt. Und nochmal nachfragen musste, ob du wirklich Somerset West gesagt hast. Mhm. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Also meine Eltern sagten, sie hat wahrscheinlich eine Knarre hinter der Tür. Nur mal kurz, jetzt wo es wieder so schön brennt, willst du die Tür zuhaben oder aufmachen? Es dampft nicht mehr. Wenn es brennt, dann dampft es nicht. Wir schauen mal. Also, ich frag dich, was du willst, so, weil das kann ja auch sehr schön sein. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir die Stuckdecken hier verräuchern. Nein. Nein. Na gut. Die Brandflecken im Teppich sind nicht von uns, oder? Nein. Gut. Wollte ich nur wissen. Ja. Was bei deiner Tante? Na gut, ich habe sie angerufen und es war halt gerade nicht so gelegen, weil sie andere Pläne hat. Und dann haben wir uns jetzt auf den 24. Juni verabredet. Wolltest du dann nochmal anrufen? Ja, ich rufe dann. Oder sollen wir einfach vorbeikommen? Nein, nein, unbedingt nochmal anrufen und dann können wir ein Appointment treffen. Ja, wunderbar. Ja, ist doch cool. Ja, also werden wir schon irgendwie schaffen. Ja, dann haben wir uns so ein bisschen das Straßensystem und die Autobahn gewöhnt und sind erstmal wieder Richtung Cape Town zurück. Nahezu. Und haben dann aber geschafft, vorher abzubiegen. Richtung Mulzenberg. Ja. Ja. Was, glaube ich, super war. Der Weg. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir sind dann relativ schnell an die Küste gekommen. Und sind 5, 6, 7 Küstenörtchen lang gefahren. Bis wir schließlich ins Imonstown ankamen. Ja, wir sind dann über Mulzenberg, Fishhook und Cloud Bay letztendlich nach Simonstown gefahren. Und es war ja dann auch schon relativ spät, die Sonne ging unter. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen uns mal eine Unterkunft suchen. Und in Fishhook und Cloud Bay waren wir irgendwie noch nicht so weit. In Simonstown haben wir dann mal die grandiose App Around Me angeschmissen und nach Unterkunft gesucht. Ja, in Simonstown waren wir dann so weit. Hier ist so ein ehemaliges Marinestädtchen. Gibt einen Hafen, den man gleich sieht, wenn man in die Stadt reinkommt. Und das sah ganz schnuckelig aus. Sehr schnuckelig. So. Hier endet dann auch eine Zugstrecke, die irgendwie das Land fährt und Cape Town vorbeikommt, bis nach Simonstown fährt. Ich weiß nicht, ob die hier endet, aber sie führt zumindest hier hin. Ich glaube schon, ja. Was ganz lustig ist, war auf unserem Weg haben wir gesehen, dass erst kommt der Ozean, dann der Strand, direkt hinter dem Strand die Zuglinie und dann die Straße. So ein bisschen wie im Rheintal. Ja, Ist aber schnurklig mit diesen gelben Südafrika-Zügen. Oh ja. Also sehr Urlaubsfeeling. Ja, definitiv. Ja. Wir haben dann Around Me angeworfen. Ja. Da warst du stehen geblieben. Genau, und also es gibt hier jede Menge Unterkünfte. Es ist so kein Problem. Es gibt Guesthouses, Hotels und Bed and Breakfast und wie auch immer. Und dann haben wir uns spontan eine rausgesucht, uns dahin losen lassen und sind jetzt in The Boathouse. Mhm. Und The Boathouse ist am Hang oberhalb von Symestown erbaut. Und in Symestown, das habe ich schon bei der Fahrt durch die Stadt gesehen, die führen zwischen den Häusern an der Hauptstraße entlang immer wieder Treppen nach oben, die alle eigene Namen haben. Ja. Also so wie Straßennamen. Das ist dann Sally Stair oder wie auch immer. Und das ist hier irgendwie so Programm, dass dieser Berg dann durch Treppen dann mit der Küste verbunden ist. Und im The Boathouse, also wir haben uns irgendwie quasi innerhalb von 30 Sekunden entschlossen, dass wir diese Unterkunft wählen. Gute Bewertung, alles klar, fahren wir dahin. Ja. So, haben dann mal geklingelt. Naja, Moment, wir sind dann den Berg hochgefahren, dass wir Serpentinen sind. Ja. Sehr enger. Dachte, gut, das geht aber hoch. Und irgendwann sagte Maps, sie haben ihr Ziel erreicht. Und wir standen vor einem hellblauen Wunschlösslein. Naja, nein, das trifft es nicht gut. Vor einem hellblauen Häuschen. Ja, aber von außen sehr schlicht. Von außen sehr schlicht, aber schon sehr einladend. Sehr, sehr nett und einladend und hell gemacht. Und meinten beide eigentlich zur gleichen Zeit, ja. Sieht nett aus hier. Genau, sind ausgestiegen und haben geklingelt. Ja, wir haben geklingelt, dann kam eine Frau, öffnete die Tür und wir sind in diesem Haus über ein kleines Brückchen gegangen. Direkt nach der Haustür kam ein kleines Brückchen, ja, das über den Pool führte. Und dann gab es so eine Art Entree und dann durch den offenen Speisesaal, das ist wie so eine Art Schiffsdeck gestaltet, gibt es also quasi von diesem Brückchen direkt nach der Haustür ein Blick bis zum Ende des Horizonts. Ich möchte nur kurz eine Sache einwerfen. Hm? Die Hausherrin fing an zu reden, als sie die Tür aufmachte. Ich werf wieder einen Kommentar ein, wenn sie aufhörte zu reden. Nur sie hörte sehr lange nicht auf zu reden, weil sie dachte, wir sind Gäste aus der Schweiz, die sich angemeldet haben. Und ich habe dann mein Möglichstes getan, um ihr klar zu machen, dass wir nicht Gäste aus der Schweiz sind und warum wir denn da sind. Und also ich hatte das Wort accidentally im Kopf, aber es trifft es irgendwie nicht ganz so. Nein. Habe ich dann auf alle Fälle klar gemacht, dass wir nicht die Leute aus der Schweiz sind, sondern dass wir nur zufällig vorbeikommen und dass uns so unsere App hierher geführt hat und dass wir dann doch mal gerne ein Zimmer hätten. Ja, das war die ganze Information, die wohl gebracht hat. Wobei man erwähnen muss, dass wenn du sagst, du versuchst, dass es nicht an deiner Sprache oder an deinem Englisch oder an deinem Ausdruck liegt, sondern einfach, dass du nicht zu wortkarg warst. Nein, also ich war auch ein bisschen überwältigt irgendwie von der ganzen Optik. Ja. So, also zum einen vom Ausblick von diesem Pool, über den wir irgendwie über dieses Brückchen gelaufen sind und weil das und auch von diesem ganzen Haus, weil das ganze Haus ist so eine Art Fischermanns Prinzessinnenschloss. Ja, eine Mischung aus irgendwie Bootstyle trifft der Name, er ist ja so aufgemacht, bis eigentlich oben, naja, so ein Wintergarten in ein halbes Haus hineingeschoben. Du weißt, also in diesem Frühstücksraum weißt du nicht, wann bist du drin und wann bist du draußen. Das ist richtig. Und es sieht also durchweg durchgestylt aus wie in einer Wohnzeitschrift. der Name der Modenzeitschrift wäre dann Fisherman's Country Home. Oder weißt du einen besseren? Nee, ich muss dir sagen, ich bin aufgewachsen, ja, in einer Familie mit einer Traumama. Wenn ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil sie hört ja zu, aber ich meine, es ist, wo immer, seit ich denken kann, eine Ausgabe von Schöner Wohnen im Haushalt lag. Ich weiß nicht, ob die abonniert war 10 Jahre lang oder keine Ahnung, aber sie war immer da. Es war immer eine Ausgabe von Schöner Wohnen da. Manchmal auch eine andere Wohnzeitschrift, aber Schöner Wohnen war immer da. Und das ganze Haus und unser Hotelzimmer erinnern mich an diese Studiofotografien, die da drin abgebildet sind. Also Style-Fotografien von Wohnräumen, wo nie ein Mensch drin wohnen kann. Und auch meiner Vorstellung nach nie ein Mensch drin wohnen würde. Das Zimmer ist jetzt genau dieser Gap zwischen dieser Studioeinrichtung, schöner Wohnen und total gemütlich. Ja. Ja, muss ich wirklich mal zugeben, zumal wir auch einen Kamin haben. Der Lichterloh brennt. Ja. Wir haben eine Veranda, die wird hier Deck genannt. Mhm. Also wirklich so eine Holzveranda, ja, auf die man raustritt und hat dann freie Sicht bis ans Ende vom Horizont. Ja. Weil das total schön ist, weil die Licht, also die Küste geht so halb hoch und wir liegen in so einer Bucht drin, deshalb ist es hier auch sehr windstill und warm. Mhm. Kannst du gleich noch was zu erzählen, zu unserem Abendessen. Und die Küste auf der anderen Seite geht auch in einem Halbrund und die Lichter treffen sich nachts so, dass das eigentlich aussieht wie ein riesiger See. Ja, das stimmt. Also so eine fast geschlossene Bucht, also so sieht es zumindest optisch aus. Und es ist extrem mild, wenn man nach draußen geht, riecht's nach frischem Rosmarin und Thymian. Auch hier im Zimmer haben wir an jeder erdenklichen Position so Grünzeugdekoration. Und das Faszinierende ist, es ist größtenteils wirklich frischer Rosmarin und Thymian. Ja. Ja. Nur die Rosen sind nicht echt. Und alles, was so an Blühpflanzen ist, ist so ein bisschen noch kombiniert irgendwie die frischen Kräuter mit irgendwie so Trockenpflanzen, die man aber nicht als Kunstpflanzen erkennt. Die Rosen sind nicht echt? Nein, ich habe sie angefasst. Wolltest du ein Stück trinken, Schatz? Ja. Nein, ich habe extra die ganze Deko befingert, um rauszufinden, was da jetzt echt ist und was nicht. Und war jetzt bei diesen großen Blumensträußen, war ich so ein bisschen überrascht, weil also die Blumen, die Blüten sind definitiv Kunstpflanzen. Es sind aber echte Pflanzenteile in dem Wasser drin. Das ist von dem Thymian, der halt nahmt. Ja. Interessant. Ich muss mal kurz was gucken. Findest du es so angenehmer oder so angenehmer? So. So ist gemütlicher, ne? Ja. So. Mal jetzt gleich mit dem entspannenden Teil des Podcasts ein. Was kann man noch mehr zu dem Haus sagen? Also es ist, wenn man an Simonstown vorbeifährt, glaube ich, ein absolutes Muss, hierher zu kommen. Also allein wegen dem Zimmer, ich habe sowas noch nie erlebt. Nee. So, ich habe viele Hotelzimmer erlebt. Ich glaube, der Unterschied ist, es ist kein Hotelzimmer, also eine Personenverwahrungsanstalt, ja, sondern es ist ein Guesthouse. Ja. Und der Fokus wird drauf gelegt, dass die Leute sich nach Möglichkeit einfach wohlfühlen. Und dazu wird alles Mögliche unternommen, irgendwie von dem Dekorations-Shishi angefangen über, es gibt einen Kamin, es gibt eine Sammlung von DVDs, die man sich angucken kann. Es gibt im Zimmer natürlich einen Kühlschrank und eine Mikrowelle. mit, wo man sich Tee und Kaffee machen kann. Und natürlich ist Milch da und natürlich sind Chips da und natürlich ist die Flasche Wein da. Also es ist wirklich alles darauf angelegt, dass der Gast sich wohlfühlt. Es gibt Kuscheldeckchen, es gibt Morgenmäntel, also so viel irgendwie Cosiness. Ja, so viel dran gedacht, wie man sich wohlfühlt, passend damit, wie viel Kleinkram überall ist und wie viel Liebe zum Detail überall ist. Ja. Also jemand auch wirklich, der sich diese... Naja, Mentalität der schönen Wohnzeitschriften wirklich verinnerlicht hat und das mit einer Liebe und Hingabe umsetzt. Ja, beachtenswert. Also ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich stehe eigentlich normalerweise überhaupt nicht auf diesen Style. Also normalerweise stehe ich irgendwie auf den nackten Modernismus und Dekoartikel sind Feinde. Aber hier ist das wirklich so schön gemacht. Es passt und man fühlt sich wohl. Also du hast mich zu dem Style, wie ich ihn beschreiben würde, gefragt. Wollen wir dir mal so Minzbonbon verlassen? Der Luft wäre schön. Deine Kaminheizkünste sind ein bisschen... So? Ah, danke. Ich wurde nur so unruhig vorhin durch diese offene Tür. Ja. Aber ich relaxe mich einfach auf andere Art und Weise. Ja, sei dankbar, dass ich Sauerstoff habe. Ich finde mein inneres Ski. Ah. Und accepte Jesus. Wobei ich denke, so wie ich das beschreiben würde. Ja, es ist marinig angehaucht. Ja. Landhaus trifft es sehr gut. Ja. Also weiße Korbsessel. Ja, alles aber auch so ein bisschen viktorianisch. Auch? Mhm. Ja, das sind die drei Stile, die gekonnt miteinander kombiniert wurden. Mhm. Oh. Ja, ich habe gerade mal gezählt, wir haben auf dem Bett 9 Kissen. Ja. Ja. Du musst die nicht alle benutzen. Das ist schön, das ist also weil... Du darfst aber... gar nicht mit zurecht. Ja. Was haben wir denn vor? Vor? Möchtest du darüber reden oder möchtest du es einfach geschehen lassen? Beides. Ja. Beides. Das Gute ist an dem Gästhaus ist, wir sind an Frühstückszeiten gehalten. Mhm. Das bedeutet, wir müssen vor 12 genauer gesagt zwischen 8 und 10 zum Frühstück erscheinen. Sieht nochmal so ein kleines Holz, ne? Okay. Was dafür sorgen wird, dass wir relativ zügig, also vor 12, dann auch von hier loskommen. Ja, das ist gut. Ja, ist der Plan, dass wir in Simonstown angucken, das Marinemuseum, aber nur wegen der Docke. Aber die Docke ist im Museum, oder? Ja, es gibt eine Statue von der Docke und die Geschichte von der Docke ist im Marinemuseum dokumentiert. Ja, die Statue von der Docke ist nicht im Marinemuseum. Nee, meistens ist die irgendwo außerhalb. Ja, meistens ist es nämlich auch, weil die Geschichte kennen wir ja eigentlich. Ja. Also, klar... Willst du mir jetzt sagen, dass wir uns das Marinemuseum sparen? Nee, ich finde Museum eigentlich immer schön und wichtig, wenn man in der Stadt ist, wenn sie gut gemacht sind. Mhm. Ich hab's jetzt mit Marine an sich nicht so. Komm, wir haben uns schon das Militärmuseum in Kapstadt gespart. Ja, also ist nicht so, dass ich Feind davon bin, aber es geht mir eigentlich ziemlich am Arsch vorbei. Okay, wir werden das morgen nochmal besprechen. Für den kulturellen Kick kann ich das mitnehmen, ja. Mhm. Bestimmt kann man da auch was Schönes lernen bei. Ja. Ja. Ja. Also Hauptfokus liegt aber von der Dogge mal abgesehen auf Bowlers Bay. Ganz nah hier bei Simonstown. Ja, wir waren, also die Statue der Dogge ist ja ganz wichtig. Ja. Da müssen wir hin. Ja, tun wir auch. So, ja. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden, da gehen wir hin, selbstverständlich. Und kannst du die Geschichte kurz rekapitulieren, oder? Nein. Nein. Es ist ja so, dass diese Dame, diese berühmte, vor vielen, vielen Jahren hier durch ein Boot oder auftaucht, also wie die hierher kam, weiß ich gar nicht mehr, in diesem Marinestützpunkt, aber sich auch nicht von hier weggehen wollte und wegbringen lassen wollte. Und den Marines, Marinesoldaten, wie heißt die? Unheimlich viel Glück brachte. Matrosen. Also von der Dogge wird behauptet, dass sie zum Beispiel Menschen aus stürmischer See gerettet hat und solche Geschichten. Es wird nicht nur behauptet, das ist bestimmt auch so. Ja. Bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ja. Und die hier leben wollte und sich das selbst ausgesucht hat, hier zu leben und das getan hat. Das interpretierst du jetzt rein, glaube ich. Aber gut. Nein, die wollte irgendwie auf dem Boot mitkommen und sowas, aber ist dann nicht und die war hier und lief nie weg und blieb hier. Und wirst du morgen in dem Militärmuseum sehen, was du besuchen willst. Marina, nicht Militär. Du bist das militante Mal bei uns. Oh. Hast du jetzt genug halbgares Halbwissen verbreitet? Ja. Das ist schön. Aber ich wach gerade erst auf, also. Aha. Ja. Du darfst fortfahren. Also mir ist zumindest... Mir ist zumindest zu dieser Dogge noch bekannt, dass sie einen eigenen militärischen Rang bekam. Ja. Und dann auch offiziell Bahn fahren durfte. Mhm. Weil das Militär darf umsonst Bahn fahren. Mhm. Also, und die Dogge dann auch, weil sie diesen Rang bekam. Und dann auch meines Wissens ein militärisches Begräbnis bekam. Ja. Ich glaube, wir sollten erstmal unser halbgares Halbwissen auffrischen, dann können wir ein bisschen besser erzählen. Oh, ich finde das so ganz interessant zu dokumentieren. Ja, es ist halt nur sehr emotional gefärbt. Oh, eine Dogge, alles ist gut. Und die wollte hier leben. Und die lebt frei bestimmt. Naja. Ja, das war so. Aber sie hat auch frei bestimmt fürs Militär gedient. Ich meine, die hat Sanitätsarbeiten übernommen und so. Also Leute aus dem Pazifik gerettet und so. Weißt du, was ich gerade im Kopf hatte? Nein. Sanitärarbeiten. Naja. Was? Diese Dogge hat geklempnert. Zählt man Ablecken durch Hunde zu Reinigungsarbeiten? Ich glaube nicht, aber gut. Ja, also wir werden uns das Museum morgen angucken und dann mehr berichten können. Und dann geht's ab zu Bowlers Bay. Ja, was ist da? Pinguine. Ja. Mhm. Pinguine. Die haben wir schon im Aquarium gesehen. Mhm. Aber eigentlich gehören die ja in die freie Wildbahn. So ist das. Ja. Und da können wir die sehen. In freie Wildbahn. Es ist auch ein geschützter Strand, der also auch von Rangern bewacht wird, von dem man Eintritt zahlen muss, was ich auch vollkommen okay finde. Ja. Weil die Ranger dafür sorgen, dass die Pinguine nicht so durch die Menschen gestört werden. Mhm. Und die Ranger müssen ja auch von irgendwas leben, von daher alles super. Ja, das ist so der Plan für morgen. Das reicht doch eigentlich, oder? Du musst gerade noch 2 Minuten mal weitererzählen. Weil du jetzt einen Keks isst? Ja. Hieß es nicht irgendwie, man isst nicht während des Podcasts und man muss nicht Pipi und keine Schokolade und so? Mhm. Ja, aber? Du meinst, wenn ich huste und niese, dann kannst du auch gehen. Ah. Ja. Alles klar. Ja, das ist unser Vorhaben. Und dann mal gucken. Ja. dann treibst du uns irgendwie weiter die Küste entlang. Mal gucken, wo wir landen. Ja. Wir haben jetzt die große Freiheit mit Suzuki Swift. Ich hoffe, dass der abstürzende Vogel nicht nur oben ist. Welcher abstürzende Vogel? Das Logo von Swift. So ein abstürzender Vogel. Von Swift, der Programmiersprache, oder von Suzuki Swift? Nee, von der Programmiersprache. Ja, aber die haben ja nichts miteinander gemein. Außerdem ist es bestimmt kein abstürzender Vogel, sondern es ist ein Adler im Jagdanflug. Ich glaube nicht, dass sie sagen, hey, unser Logo ist ein abstürzender Vogel. Nein? Mal gucken. Du kannst sie ja mal hinterfragen. Ja, nicht im Urlaub. Haben die keinen Twitter-Account? @Swift? Doch, oder doch, so? Doch. Nee, aber ich habe ein bisschen damit rumgespielt schon. Mit dem abstürzenden Vogel? Mhm. Ja. Mal gucken, wohin es führt. Ich rede ja jetzt nicht von den Funktionalitäten, sondern ich rede von dem Logo. Ist es ein abstürzender Vogel oder ist es ein erhabener Adler im Jagdanflug? Naja, es wird sich rausstellen, wenn man mal damit rumspielt. Ja. Wahrscheinlich ein Adler im Jagdanflug. Frag ihn doch mal. Das mache ein anderer schon. Aha. Gut. Ich würde, glaube ich, gerne, wenn wir so mit dem Tagen und was wir tun durch sind, doch nochmal den Bogen kurz zurückschlagen. Wohin? Naja, zu dem abgeschlossenen Kapitel Cape Town. Aha. Also, so dass wir uns 2 Wochen da aufgehalten haben, ich das ja auch trinken wollte, dass das so mein Urlaubspart war, den ich haben wollte, und irgendwie gibt es da noch mehr zu erzählen. Also es war jetzt auch, ich muss sagen, es war jetzt nach den 2 Wochen gut als Urlauber. Wir haben ziemlich viel miterlebt, was man als normaler Tourist da miterleben kann. Ja. Was jetzt ein bisschen ungünstig war, dass wir Gelegenheiten hätten, dort mal in die, sagen wir mir bekanntere Businesswelt einzusteigen und da Leute zu besuchen oder Firmen zu besuchen. Das hat jetzt irgendwie mit den Tagen nicht so richtig hingehauen halt. Ja, auch noch den Tag irgendwie die Wohnung aufräumen und sowas hatten und mir dann auch zu stressig war. Das wäre gerne noch so ein Kapitel, was ich noch mitgenommen hätte. Ja. Aber ansonsten als Urlaub 2 Wochen absolut in Ordnung. Ja. Zum mehr wüsste ich jetzt nicht, was nicht Erholung oder Wiederholung wäre. Ja. Da. Klar, man kann auch diesen Berg besuchen und man kann auch das Museum besuchen und man kann auch die Sehenswürdigkeit sehen. Distrikt Six Museum haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Nee, obwohl wir es die ganze Zeit wollten. Super interessant gewesen wäre. Ja. Also, wir hätten uns da auch noch ein paar Tage vergnügen können, ohne dass uns langweilig würde. Ja. Also auch 3 Wochen gehen, ohne dass einem da langweilig wird. Ja. Für mich muss ich sagen, und obwohl du irgendwie 3 Tage flach gelegen hast und die uns ja so ein bisschen gefehlt haben, war es absolut in Ordnung. Ja. Als Tourist da zu sein und reicht. Wir haben unheimlich viel gesehen, wir haben von den Menschen viel mitbekommen, weil ich finde, die Menschen sich dort nicht verstecken, sondern sie zeigen sehr ihre Lebensart. Ja. Was ja dann durch unseren Kontakt dann nochmal bestätigt wurde. Also der derselbe sagte, womit er gut klarkommt, womit er schlecht klarkommt, mit den Oberflächlichkeit, die einerseits negativ empfangen werden kann, andererseits aber unheimlich positiv. Um es zu erklären, es ist ja sehr amerikanisch. Ja. Ja, es geht allen immer gut. Es ist alles so Opa. No, also eine unheimliche positive Freundlichkeit. Das habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich finde, die zeigen das sehr gut und das haben wir sehr gut mitbekommen. So, auch wenn wir nur am Rand als Tourist drumherum waren und nie wirklich mit der dort arbeitenden Bevölkerung in Kontakt gekommen wären. Das wäre so der nächste Schritt halt gewesen. Ja. Um es nochmal zu wiederholen, so als Tourist absolut zufrieden, ausreichend und grandiose Stadt. Ja. Ich finde es gut, dass wir jetzt losgefahren sind und freue mich unheimlich auf das, was wir jetzt sehen. Einfach die Unterschiede zwischen dem Land und der Stadt. Definitiv. Also ich fand die Stadt super. Ich muss auch ganz ehrlich mal sagen, ich habe jetzt irgendwie so eine Art Hunger, irgendwie zu sehen, wie das Land dann so ist. Mhm. So, das würde ich sagen, touristisch okay. Ich hätte kein Problem, in diese Stadt ein Jahr lang zu ziehen oder länger und da einzutauchen. So, und das wirklich als dort Lebender zu erfahren. Mit klar den Problemen, die wir auch gesehen und besprochen haben, die es da einfach gibt. Dieser Doppelmoral oder Doppelwelt als Negatives, aber absolut lebenswerte Stadt. Definitiv. Ich muss natürlich zugeben, irgendwie, dass ich in Kapstadt gemerkt habe, dass wir extrem verwöhnt sind. Mhm. So, unsere europäischen Lebensumstände, die sind schon irgendwie das, was in anderen Ländern einfach so High-Class-Sachen sind. Kommen so Kleinigkeiten wie Einhebel, Mischarmaturen und eine funktionierende Heizung, weiß man dann plötzlich sehr zu schätzen. Ja. Sehr. Und also ganz ehrlich, da würde ich auch eigentlich ungern drauf verzichten. Ja. No, aber ich habe immer so den Eindruck, die Kapstädter, die haben so einen ewig währenden Sommer. Plötzlich waren die auf und es ist Winter. Die erschrecken sich dann furchtbar und sagen, das stimmt doch aber gar nicht. Nur dann sieht man dann solche Kuriositäten wie wattierte Daunenjacken, Wollmütze, kurze Hose und Flipflops. Ja. Darin mündet das. Ja. Gut, Mäuschen, du verlierst gerade die Stimme. Ich verliere die schon seit Stunden, aber ist okay. Was guckst du mich so böse an? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, mein Schatz. Du hast Luft. Ich bin etwas erkältet. Okay. Machen wir Schluss für heute? Ja, und das berichten morgen weiter. Das wäre schön. Wiedersehen. Wiedersehen.